Er ist Backman, dieser kranke, verjunkte Punker, er blieb Rap-Fan. Der schon fast das ganze Land sah, dieser kleine Writer, der mit 12 schon gerockt hat, mit Russen am Block saß, billig Bier und Wodka, der Blockpunk, der nur selten gezockt hat. Seine Leute zogen Opfern das Ort ab, er hat viel Scheiß gebaut, doch ist nicht stolz darauf. Er packt die Styles aus, sie gehen unter die Haut. Ein terroristisch, audiotistischer, lyrischer Krieger, der einzig wahre Letzte, echte Kapuziner. Er blieb sich treu, denn er ist stets real geblieben, kam vom Weg ab, um noch das Ziel zu kriegen. Jeder redet Scheiß, dass ein Solo chartet, dabei haben sie nicht mal Geld für eine Monatskarte. Sie labern irgendwas von wegen Murder Rhymes. Du willst Beef, Digga? Zieh dir mal einen Burger rein. Wir mischen Germanium mit Polonium, kochen den Flow auf, grünen mit dem Kokos um, multiplizieren, arrangieren den Part hoch 2, das Labor explodiert bei dieser Art zu rhyme. Wir mischen Alkohol mit Cannabinol, mischen ab synchron mit dem Taktsyndrom, das Reagenz Glas brennt, die Rap-DNA sprengt, das Experiment nach der Rap-Infanz. Der Virtuose, der sein Part rappt mit Anzughose und Jackett wie ein Demagoge. Nur Klartext in dichter Pose auf dem Rap-Parkett. Die Baggy Pants liegt im Schrank, doch ich vergesse nie den Fun, als dieser Trend mich in sein Bann zog und der Rap-Film begann. So textintensiv, Rap wie im Krieg, er legt Texte auf dem Beat wie ein echter MC. Ich feier die 90er und 2000er Jahre, Rap-Kultur pur, Rap-emotionale Tage. Doch keiner will den Nachhall, geistiger Verfall, Newcomer die Flow, nicht hör Dummheit bei der Arbeit. Ich schreib das, ihr sollt vor Ehrfurcht erbeben. Mein Ziel war es stets, ich schreib den Vers meines Lebens. Ihr sollt vor Ehrfurcht erbeben. Mein Ziel war es stets, ich schreib den Vers meines Lebens. Wir mischen Germanium mit Polonium, kochen den Flow auf, grünen mit dem Kokos um, multiplizieren, arrangieren den Part hoch 2, das Labor explodiert bei dieser Art zu rhyme. Wir mischen Alkohol mit Cannabinol, mischen ab synchron mit dem Taktsyndrom, das Reagenzglas brennt, die Rap-DNA sprengt, das Experiment nach der Rap-Infanz.